gehört doch zu uns, auch mit seinen Ängsten. Und gehört doch zu uns, auch mit seinen Geschichten. Und gehört doch zu uns, auch mit seiner Erfahrung. Der Wildledermantelmann, Wildledermantelmann, Wildledermantelmann, Wildledermantelmann. Verschiedene zogen in verschiedene Richtungen. Und verschiedene zogen sich ganz zurück ins Private, in die Innerlichkeit, in die neue Innerlichkeit, die alte, neue, neue, alte Innerlichkeit. Und einige zogen sich zurück in die ländliche Idylle. Zum Beispiel Besuch auf dem Lande bei der Kommune oder Rondo Pastorale.